Am 8. August sind der gemeinsame Vorsitzende des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017 und Vorsitzende der dänisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Anders Christensen und seine Begleitung und die Delegation des dänischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan 2017 unter Leitung von Jonny Mortensen mit einer Maschine in Pyongyang eingetroffen, um am 5. Internationalen Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan teilzunehmen.